Die Mini-Patrol. Das Rathaus der Abenteuerbucht bekam zu Ehren einer Feier einen neuen Anstrich. Den ganzen Tag schon war eine Malerin dabei, die Fassade des Gebäudes mit grüner Farbe anzupinseln. Sie strich gerade eine Ecke, als die hohe Leiter, auf der sie stand, ins Wanken geriet und umfiel. Die Malerin konnte sich gerade noch an der Regenrinne festklammern. Hilfe! Glücklicherweise waren die Fellfreunde in der Nähe. Und Polizeihund Chase sperrte die Umgebung mit seinen Hütchen sofort weiträumig ab. Geht gleich los! Schnell, Marshall, fahr deine Leiter aus! Der kleine Dalmatiner sprang auf sein Feuerwehrauto. Zur Freude von Alex, der den Einsatz aufgeregt verfolgte. Cool! Leiter hoch! Marshall fuhr mit der Leiter bis zur Regenrinne hinauf, an der die Malerin hing. Und jetzt ganz vorsichtig auf die Leiter steigen! Erleichtert brachte sich die Malerin in Sicherheit. Leiter runter! Das macht Spaß! Schnell hatte die Malerin wieder festen Boden unter den Füßen. So, das hätten wir. Oh oh, ich bin ja auch noch hier oben. Der kleine Alex war begeistert. Das war der Wahnsinn! Ich will auch so eine Paw Patrol haben. Er lief geradewegs zu seinem Opa, Herrn Pfeffer. Der stand vor seinem Obst- und Gemüsestand und schrieb gerade die Preise der Früchte auf kleine Tafeln. Doch plötzlich war sein Stift verschwunden. Wo habe ich denn meinen Filzstift? Das ist ein Fall für die Mini-Patrol. Alex kletterte in sein Baumhaus, wo sich die neuen Mitglieder der Mini-Patrol bereits versammelt hatten, und packte die Pappbecher aus, die er bemalt hatte. Also, hier ist eure Rettungsausrüstung. Den ersten Becher setzte er Katzi, der grauen Katze mit der weißen Schwanzspitze auf den Kopf. Grün passt zu dir. Den zweiten bekam das Huhn Henrietta. Du kriegst lila. Den nächsten der kleine Tut. Du hellblau. Gelb und rosa. Gelb war für Hasi, den Hasen, und rosa für die Schildkröte Schildi. Wir haben schon unseren ersten Notfall. Opas Filzstift ist weg. Kleiner Tut, du siehst dir die Sache mal aus der Luft an. Henrietta, du guckst in alle Ecken. Katzi, du beobachtest einfach die Straße. Schildi und Hasi, ihr beide auch. Meine Mini-Patrol, legt jetzt los! Besonders begeistert sahen die Mitglieder der Mini-Patrol allerdings nicht aus, als Alex nun einen nach dem anderen auf die kleine Rutsche setzte, die an dem Baumhaus befestigt war. Und los, und los, und los, und jetzt du! Die letzte war Henrietta. So, und jetzt kommst du! Alle landeten in dem kleinen Handwagen, den Alex vor die Rutsche gestellt und an seinem Dreirad befestigt hatte. Dann setzte sich die Mini-Patrol in Bewegung. Herr Pfeffer suchte unterdessen angestrengt nach seinem Stift. Entschuldigung, was kosten die Möhren? Tut mir leid, dass kein Preis dran steht. Ich habe meinen Filzstift verloren und... Wir helfen dir, Opa! Die Mini-Patrol ist zur Stelle! Doch die war nicht wirklich bei der Sache. Schildi krabbelte lieber im Gras herum. Hasi schlief, Katzi hatte mürrisch die Pfoten verschränkt und der kleine Tut flatterte auf den Melonen herum. Nur das Huhn steckte seinen Kopf in eine der Obstkisten. Henrietta, was ist denn? Hast du Opas Filzstift gefunden? Nein, aber dafür einen Regenwurm. Das Huhn zog so fest daran, dass der Wurm durch die Luft segelte und auf der Nase der Kundin landete. Die fiel vor Schreck in die Arme von Herrn Pfeffer. Der Wurm plumpste ins Gras, Henrietta schnappte nach ihm und warf ihn in den nächsten Blumentopf. Ganz toll, wie du den Wurm gerettet hast. Die erste Rettung von Mini Patrol. Eigentlich wollte Henrietta den Wurm ja verspeisen, doch der verschwand jetzt in der Erde. So etwas hatte die Kundin noch nie erlebt. Ich wollte Möhren. Wenn es weiter nichts war. Alex hob zwei Möhren auf, an denen Hasi gerade herumkaute. Die sind hier. Hasi hat sie gefunden. Die Mini Patrol hat's geschafft. Schon wieder. Ich schreibe Ihnen gerne den Preis auf, wenn ich meinen Filzstift je wiederfinde. Doch die Kundin sah nicht gerade erfreut aus. Jetzt entdeckte der kleine Tut die Obstkiste mit den Orangen. Er wollte es sich gerade darauf bequem machen, als die Kiste umfiel und die ganzen Früchte auf der Straße landeten. Und zwischen dem Obst lag etwas Rotes, der Stift. Juhu! Der kleine Tut hat ihn gefunden. Weiter so, Mini-Patrol! Auf der Wiese vor dem Rathaus lief Bürgermeisterin Gutherz neben einem Loch in der Erde nervös auf und ab. Herr Jemine, in 2 Stunden soll die Baumpflanzungsfeier stattfinden. Die Plakette hängt doch nicht. Sie winkte den beiden Gärtnern zu, die auf einer Bank saßen und Pause machten. Oh, war aber so. Der Baum ist noch nicht eingepflanzt. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Na gut, zum Mittag muss man was essen, aber was ist mit meinem Baum? Hallo, Frau Gutherz. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Alles muss man alleine machen. Die Bürgermeisterin griff nach dem Spaten und stieß ihn energisch in die Erde. Auch das noch. Mein Absatz ist abgebrochen. Was für eine Katastrophe. Was geht denn noch alles schief? Alles, was schief gehen konnte. Denn nun fiel sie auch noch in das tiefe Loch, das die Gärtner bereits gegraben hatten. Oh oh, hätte ich nur nicht gefragt. Die Fellfreunde lagen unterdessen auf kleinen Liegestühlen vor der Einsatzzentrale und ließen es sich gut gehen. Danke nochmal, dass ihr die Leiter zu mir raufgeschickt habt. Während Ryder oben in der Zentrale etwas reparierte. Frau Bürgermeisterin, du bist es, Alex? Alles in Ordnung? Hallo, Ryder. Mir geht's gut. Aber... Der Kopf der Bürgermeisterin erschien am Rand des Erdlochs. Hallo, Ryder. Heute geht alles schief. Gleich ist die Baumpflanzungsfeier. Ich habe keine Plakette, keinen Baum und nur einen Schuh. Oh, das tut mir leid. Wir sind unterwegs. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde sprangen auf. Wartet auf mich. Marshall wollte hinterher, aber sein Liegestuhl klappte über ihm zusammen. Also hopste der kleine Dalmatiner eingeklemmt Richtung Fahrstuhl. Als er allerdings dort ankam, öffnete sich die Liege, bis sie wieder zuschnappte, über den anderen Fellfreunden. Schön, dass ihr so zusammenhaltet. Auf dem Weg nach oben in die Zentrale schlüpften alle in ihre Anzüge mit den Rucksäcken und Helmen. Ryder stand bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir müssen Bürgermeisterin Gutherz helfen, eine Feier vorzubereiten. Ein Baum muss eingepflanzt und eine Plakette angebracht werden. Rubble, du pflanzt den Baum mit deiner Schaufel ein. Rubble ist der Retter. Rocky, dann bist du dran und bringst mit deinem Werkzeug die Plakette an. Rocky rockt! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder ließ sich an der großen Stange hinunter zu seinem Quad, das im Erdgeschoss parkte. Rocky und Rubble rutschten lieber die Rutsche hinab, sprangen in ihre Fahrzeuge und überprüften noch einmal schnell ihre Ausrüstung. Dann rasten die drei los. Über die Brücke, danach quer durch die Abenteuerbucht, geradewegs bis zum Rathaus. Die Bürgermeisterin, die mittlerweile mit Hilfe der Gärtner aus dem Loch geklettert war, winkte ihnen erleichtert entgegen. Oh, Ryder, ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. In einer halben Stunde beginnt die Feier. Das schaffen wir schon. Rubble, du gräbst das Loch zu Ende. Hier kommt Rubble, der Retter. Ryder zeigte auf die Plakette, die an einer Parkbank lehnte. Rocky, wenn der Baum steht, bringst du die hier an? Ja, wird gemacht. Rocky, du hast nicht zufällig etwas in deiner Ausrüstung, womit man Schuhe reparieren kann? Und ob! Kleber! Den hatte der kleine Mischling immer dabei. Gleich ist ihr Schuh wieder ganz. Ich würde sagen, es läuft bei ihm. Oh, das ist wahr. Ryder, meine Mini-Patrol kann auch helfen. Doch die lag in dem kleinen Handwagen und schlief. Sehr gut. Danke, Alex. Ihr passt schön auf, dass niemand zu nahe kommt, während wir hier arbeiten. Gut, machen wir. Mini Patrol! Die Tiere schreckten hoch und Alex setzte Hasi und den kleinen Tut auf die Wiese. Ihr passt auf, dass keiner an die Baustelle kommt. Hier gibt es nichts zu sehen. Doch, einen riesigen Adler, der über ihnen kreiste. Erschrocken sprang Schildi in den nächsten Gulli. Katzi verschwand unter dem Handwagen. Und der kleine Tut in einem dicht bewachsenen Baum. Hasi hopste in die rote Handtasche der Bürgermeisterin, die auf der Parkbank lag. Hör auf damit! Verschwinde! Lass meine Mini-Patrol in Ruhe! Oh, Henrietta! Schützend nahm die Bürgermeisterin ihr Huhn in den Arm, doch der Adler flog tiefer und tiefer und schnappte sich mit seinen Krallen die rote Handtasche. Hasi ist da drin! Lass die Tasche fallen! Alex rannte so aufgeregt hinter dem Adler her, dass er das Erdloch vor ihm nicht sah und hineinfiel. Bitte rettet meinen Hasi! Machen wir, Alex. Sky, ein Adler macht Probleme. Alles klar, bin schon unterwegs. Aber erst einmal fuhr Rubble seine Schaufel aus. Auf mit dir! Danke, Rubble. Kein Problem. Rubble hatte Alex gerade aus dem Erdloch befreit, als Sky auch schon angeflogen kam. Sky, der Adler hat sich die Handtasche mit Hasi geschnappt. Du musst rauffliegen und sie ihm wegnehmen. Du weißt ja, dass ich Adler nicht mag. Aber ich bin der Flughund! Mit ihren kleinen Flügeln flog Sky hinauf zum Rathausturm, auf dem der Adler mittlerweile hockte. Als er sie kommen sah, breitete er seine riesigen Flügel aus und flog mitsamt der roten Tasche in den Himmel hinauf. Aber Sky ließ sich nicht abschütteln. Das ist nicht witzig! Gib das Häschen zurück! Super, Sky! Ja. Sky flog so oft um den Adler herum, dass dem ganz schwindelig wurde und irgendwann ließ er die Handtasche fallen. Natürlich sauste Sky sofort hinterher. Häschen im Anflug! Und erwischte die Tasche ganz knapp über dem Boden. Ja! Klasse geflogen! Danke, gut gemacht. Erleichtert hüpfte der kleine Hase auf den Boden. Und mein allerliebstes Lieblingshühnchen kann wieder in sein Täschchen. Rubble hatte unterdessen mit seiner Schaufel das Loch fertig gegraben und den Baum hineingesetzt. Sehr gut, Rubble. Rocky, und jetzt kannst du die Plakette festmachen. Oh, Ryder, du und deine Fellfreunde, ihr helft mir immer wieder auf die Füße. Schraubendreher. Vorsichtig brachte Rocky die Plakette am Baumstamm an. Das hast du gut gemacht. Alex setzte jetzt all seine Tiere wieder in den Handwagen. Na komm, kleiner Tut. Hey, wo ist Chili? Er ist in die Richtung gelaufen. Ryder zeigte geradeaus und dort, auf dem Weg, lag tatsächlich ein rosafarbener Pappbecher. Und dann hörte Alex es piepsen. Da war Shildi ja, im Gulli, und kam weder vor noch zurück. Ryder! Fellfreunde, Hilfe! Rubble, kommst du da mit der Schaufel rein? Schaufel! Aber das funktionierte nicht. Tut mir leid, sie ist zu groß, ich komm da nicht rein. Moment, ich weiß was. Schnell holte Alex ein dickes Band, machte den Pappbecher daran fest und befestigte es hinten an seinem Dreirad. Dann fuhr er rückwärts an den Gulli heran und ließ den Becher zu Shildi hinunter. Das ist eine gute Idee. Erleichtert sprang die kleine Schildkröte hinein. Zieh ihn vorsichtig rauf. Und tatsächlich, es klappte. Warte. Ryder griff nach dem Becher und holte Shildi heraus. Gut gemacht. Das war eine richtige Rettungsaktion. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Zur Belohnung nahmen Ryder und die Fellfreunde Alex und seine Mini-Patrol mit in die Einsatzzentrale. Und hier kriegen meine Helfer auf vier Pfoten ihre Aufgaben. Frau Bürgermeisterin. Ich wollte dir nur sagen, dass unsere Feier wirklich wunderschön war. Danke nochmal. Aber jetzt ist der andere Absatz abgebrochen. Könnt ihr mir bitte wiederhelfen? Wir kommen sofort. Die Paw Patrol und Mini Patrol legen jetzt los. Begeistert sauste Alex hinter Ryder die Stange hinab, während die Paw Patrol und die Mini Patrol zusammen die Rutsche hinunterrutschten und in die Fahrzeuge sprangen. Yippie! Ja! Und dann ging es los. Ja!